Da schwindelst du schon, rief Porfiri Petrowitsch dazwischen. Er wurde sichtlich lebhafter und lachte alle Augenblicke, wobei er nur Rasumichin ansah, den er dadurch noch mehr in Hitze brachte. »Überhaupt nicht zugelassen«, wiederholte Rasumichin voll Eifer. »Ich schwindle nicht. Ich kann dir ja ihre Bücher zeigen. Alles kommt daher, dass die Umgebung den Menschen verdirbt. Sonst nichts. Kurz, das Milieu ist schuld. Das ist ihre Lieblingsphrase. Und daraus folgt ihrer Meinung nach schnurstracks, dass, wenn die Gesellschaft erst einmal normal eingerichtet sein wird, dann mit einem Schlag auch alle Verbrechen verschwinden werden, weil es nichts mehr geben wird, wogegen zu protestieren wäre, und alle Menschen werden sich dann im Handumdrehen in lauter Gerechte verwandeln. Die menschliche Natur wird von ihnen überhaupt nicht in Betracht gezogen, die wird hinausgejagt, die wird ignoriert. Ihrer Anschauung nach wird die Menschheit nicht von selbst, indem sie ihren historisch bedingten, lebendigen Entwicklungsgang fortsetzt, ihre gesellschaftliche Struktur schließlich entsprechend ändern und verwandeln, sondern umgekehrt. Jenes soziale System, das irgendein mathematischer Kopf ausgeheckt hat, soll unverzüglich die ganze Menschheit anders einrichten und sie ihm nu gerecht und sündlos machen, vor jedem lebendigen Prozess, ohne jeden historischen und lebendigen Entwicklungsgang. Darum hassen sie auch so instinktiv die Geschichte. Die besteht ja doch nur aus Abscheulichkeiten und Dummheiten, heißt es bei ihnen, und alles wird einzig mit der menschlichen Dummheit erklärt. Darum mögen sie auch nicht den lebendigen Lebensprozess. Sie brauchen ja nicht die lebendige Seele. Die lebendige Seele bedarf des Lebens. Die lebendige Seele gehorcht nicht der Mechanik. Darum ist die lebendige Seele verdächtig. Die lebendige Seele ist reaktionär. Ihre eigene Seele stinkt zwar nach Leiche und kann nach Belieben aus Kautschuk hergestellt werden, ist aber dafür nicht lebendig und hat keinen eigenen Willen, ist sklavisch gehorsam und rebelliert nie. Mit Logik allein kann man sich nicht über die menschliche Natur hinwegsetzen. Die Logik sieht drei Möglichkeiten voraus, aber es gibt ihrer eine Million. Diesen ganzen Reichtum kassieren und alles bloß auf eine Frage der Bequemlichkeit reduzieren. Freilich, das ist die leichteste Lösung der Aufgabe. Verführerisch einfach. Und man braucht nicht zu denken. Die Hauptsache, man braucht dann nicht mehr zu denken. Das ganze Geheimnis des Lebens findet auf zwei Druckbogen Platz.